present. Licht von dir, Licht von dir, Licht von dir, Licht von dir. Das war Licht von dem, was demnächst kommt, allemal nicht. Licht von dem, was war, allemal nicht. Licht davon, Licht davon. Tausche meine Stimme gegen Vogelgeschrei. Tausche meinen Schlag des Herzens. Tausche meinen Schlag des Herzens gegen Bildung. Meinem Herzschlag dagegen leben.